Ja, Rostock. Rostock und Biesenthal sind ganz herzliche Partner. Biesenthal, das heißt www.wokule.de. wokule.de. Und um diesen ganzen Musikelefanten, den wir euch heute Abend bieten, am Leben zu erhalten, brauchen wir euch als Fördermitglieder. Also bitte geht doch auf www.wokule.de und überlegt euch, ob ihr nicht einfach 5 Euro im Monat erübrigen könnt, die uns helfen, noch Jahre und Jahrzehnte mit diesem Musikelefanten, der natürlich aus Indien kommt. In Afrika gibt es ja kaum noch welche. Anderes Thema. Diesen Musikelefanten zu unterstützen in der Zukunft. Und da ist gerade der Bob Drop am Schalter und der hat den nächsten Track. Tja, der nächste Track. Was soll ich dazu sagen? Der Lord. Der Lord. Byron Styropor. Yes! Ja. Ich, Byron! Ich weiß, es ist heiß. Ich mach den jetzt an. Come on! I'm in my cop car and I'm listening to the radio. I'm listening to a second sing about a she got her heart broke. You were reaching for star. I just want me something natural. When you're alone, it gets mighty cold. Don't act as if you did not know. She let me play with her partner. Working late, I said I'd soon be home. All the while, the girl's home alone. Let me tell you what you're crying for. If I wrote it to a symphony just to say how much you mean to me, if I told you you were beautiful, would you date me on the regular? Baby, I've been around the world, but I can see myself another girl like you. This ring represents my heart. There's just one thing I need from you. You're just a bang, bang. I want to thank you. Ja, jetzt kommen wir zu einem Fall von Musik. Da fällt es mir auch sehr schwer, einen Track auszusuchen, weil da gibt es so viel Cut-Up, geschnetzeltes, elektronisches Wirrwarr. Vielen Dank an Callum One. I will. Radio Talflug hier bei Kashmir Radio. Ja, das war Column One. Ich glaube, gespielt haben sie in Biesenthal 2003 oder 2004. Das, also in der Besetzung. Das ist verdammt lang her. Ja, 16 Jahre Biesenthal. Wer mehr wissen möchte, checkt mal unter www.wokule.de, worum es hier eigentlich geht. Und da haben wir hier noch einen, Andrew Peckler. Ich weiß nicht mehr, wann der gespielt hat. Auch schon wieder lange her. Aber toll. Thank you. Andrew Peckler, Please Come Back. Und jetzt hören wir Kulku, das sind in verschiedenen Zusammensetzungen regelmäßige Gäste bei uns in der Vokule und eine der besten Bands Berlins, ohne Zweifel. Er schaut mich an und es ist klar, der Sichelmond ist wieder da. Alles schwingt, im Feuer brennt, was ich nicht bin. Die Nacht ist schwarz, der Winter singt. Es singt das Lied der Einsamkeit, aus zweimal eins, auf Ewigkeit. Kulku. Bei dem ganzen Music Networking, was in der Vokule so passiert, muss man auch einfach betonen, dass es sich natürlich nicht nur um internationales Networking handelt, sondern auch um super lokales Networking. Und ein ganz wichtiger Teil, der mit der Vokule zu tun hat, sind die Tanzveranstaltungen von Tycho, die seit 10 Jahren bei uns stattfinden. Und da möchte ich euch mal, und zwar geht es dabei überwiegend um Tango- und Swing-Workshops mit wahrscheinlich mindestens angeschlossenen 1000 Menschen, die immer wieder, vor allen Dingen in den Sommern, zu uns kommen und dort am See tanzen. Und die machen auch Choreografien und Videos auf YouTube. Und von einem dieser Videos werde ich euch jetzt mal ein bisschen was vorspielen. Es ist letztlich ein Video aus der Sauna. Und ja, geht so 3 Minuten. Wunderbar. Ist ja auch irre, weil man den Video gar nicht sieht. Aber geiles Video. Hammer. Nennt sich Wiesenthal Sauna Shimsham. Town. I gotta learn shim shim. Now you got it. I gotta learn shim shim. Now you got it. I gotta learn shim shim. Now you got it. You're a shim shammer too. Yeah, der Biesenthal Sauna Shim Sham, das ist ein langjähriges Vergnügen mit einer Unmenge von Menschen. Und wo wir schon bei der Vokule sind, müssen wir einfach mal die beste Musik der Welt betonen, die von uns kommt. Und die heißt Jupiter Moll Emonaut. Alfie, vielen Dank. Immer wieder schön. Ja, jetzt kommen wir zur nächsten One-Man-Band. One-Man-Woman. One-Woman-Band. Zuletzt gespielt bei uns. Sommerfest dieses Jahr. Große Show. Unbedingt live anschauen. Golden Disco Ship, Theresa, vielen Dank. Ja, was eine Reise. Auch heute anwesend unser lieber Freund Edkin. Hier ein halbstündiger Beitrag. Unforeseen Networking happens sometimes. Und hier sind jetzt Miranda Gierstadt, Mingus Ballhaus und Edkin Checken. Mal schauen, was passiert. Ooh. Hey! There you go! Und das, by the way, genau das ist der Spirit vom Tal. Ja, und bei der Diversität der bei uns jemals aufgetretenen und sich einfindenden Personen zu bleiben, hatten wir vor knapp 2 Jahren über Tycho und seine Tanz-Connection einen Gast, die sonst den Weg vielleicht auch nicht zu uns gefunden hätte. Und zwar gehört eine junge Frau namens Alice Fübelou, und die hat Teile ihres damaligen Albums bei uns im Haupthaus eingespielt und danach ein kleines Konzert auf dem Floß gegeben. Auf Nachfrage haben sie empfohlen, den folgenden Song für die Sendung zu spielen. Radio Biesenthal auf Kashmir Radio. Die Sendung über 16 Jahre Musikgeschehen in und um die Vokule, www.vokule.de. In Wiesenthal an einem kleinen Waldsee, einem ehemaligen Pionierfernlager. Wir hörten gerade Alice Phoebelou und tatsächlich die zum Schluss vernommenen Bläsersätze sind bei uns im Haupthaus aufgenommen worden und ein neuer Gast ist auf unserem Gelände dieses Jahr zum ersten Mal da gewesen, zu unserer aller großen Freude, lässt uns auch sehr grüßen und wir sollen spielen, was wir wollen und das tun wir natürlich ausgesprochen gern. Hier kommt Die wilde Jagd. Durch dunkle Tannen ganz von Sinnen, von schwarzen Stämmen festgestützt, auf Schimmeln wie Blitze schnell am Horizont sogleich entrückt. Bleibt uns im Gedächtnis zwei Herren nur mit langem Haar und Locken so dicht wie schwarzes Moor. Dem Meer entgegen. Dem Haifischpaar so nah. Längst geschah in Wellengängen, gleich hoch wie Segel, die bleich im Winde stehen. Die Hufe treten zu Donners Trommeln, die Seile im Sturm wie Hafen singen und Geister rufen, die so herbeigesehnt uns treiben lassen in zukunftshohen Wäldern und uns erzählen vom Räuber und vom Prinzen. Durch Dunkle Tannen, Sebastian Lee Philipp, Die wilde Jagd, diesen Sommer in Biesenthal zum ersten Mal gespielt. Und jetzt kommen wir zu jemandem, den wir nicht bewusst die ganze Zeit umgangen haben, aber um den wir in mehrfacher Hinsicht nicht herumkommen. Und in dem Falle versuchen wir gleich mehrere Fliegen, die keine sind, sondern ganze Ungetüme der Musikgeschichte mit einer großen Vinylklappe zu schlagen. Die Vinyl-Außenklappe ist bedruckt worden von Mr. Bob LaDrop mit einem riesengroßen holzgeschnitzten Blatt. Und auf diesem Vinyl, das von Symbo speziell als eine Biesenthal-Auflage einzeln Stück für Stück an der Maschine geritzt wurde, gibt es glaube ich nur 20 oder 25 Stück und es ist dies ein Mashup, das Martin gemacht hat im Rux und es ist ein Mashup von I Can't Stand the Rain. Der Beat darunter, den er benutzt hat, der ist tatsächlich von Damon Aaron, aka Contact Field Orchester, der auch herzlich grüßen lässt und den wir in diesem Sinne jetzt auch hiermit zurückgrüßen nach Los Angeles, soweit ich weiß. Und das Stück hey, Damon. lässt keine Wünsche übrig. M. Rooks, come back. CFO, I Can Stand the Rain. Stand the rain. Thank you. Und wir kommen zu einer weiteren Person, die zu den Spitzenreitern der Vielfalt an Konzertgebern in Wiesenthal gehört, ganz unbedingt. Seit vielen Jahren, in fast jedem Jahr mindestens einmal, Guido Möbius. Vielleicht kommst du ja noch, Guido. Hiermit ein Gruß. Wiesenthal Radio in Kashmir. 16 Jahre Vukuda. ปัจจุบันจำลังจำนวนจังเกตนาลขมายโบราณประสาทตั้งนู่มมุ่นปับปรุงปับปุ่นตามลูกอ่าง เกกอกมกปีโบราณมีจรานสำคัญรอบมันอ่องตั้งปีเลียนโจตมไรมันเตียสไรประสาทประคัน เอาไว้ประมาณแต่เมาคนที่กรุบตึกนี้นั่งขนมแต่ขนมเทียนนี้นี้หัวเอามันดูจังมือพ่อ bám đau tí cắt nóng bình chi quật sang we'll be right back. und das war Patrick Catani. Patrick hat nicht ganz so oft bei uns im Tal gespielt wie Guido Möbius, aber die beiden kennen sich auch sehr gut und unter Umständen habe ich den einen auch über den anderen kennengelernt. Mindestens so muss es gewesen sein. Patrick Catani jetzt auch gerade vor 2 Wochen bei uns im Tal mit seiner Il Till alias und Akashro ganz famos zum neuen Album und begleitet von Joel aus Basel, aka Opferrille. Es war mir ein ganz großes Vergnügen, das jetzt auch noch vorstellen zu dürfen und ich übergebe an ein weiteres Vokule Musikteam. Na, ich spiele mal was von A Backward erstmal. Alles klar, Hammer. A Backward, Catch me ich weiß gar nicht, wie oft wir... Catch me on FM 88.4. Da waren, oder? Naja, mindestens 3-mal, würde ich sagen. Catch also mindestens, radio. Oder? Ja, mindestens 3-mal, ja. Jedenfalls, ja, wahrscheinlich, ich denke mal, das erste Mal war ich mit A Backward in Biesenthal. Und, ja, ich lasse mal die Musik sprechen. Thank you. Jakob, ist da Martin auch mit dabei eigentlich bei dieser Nummer? Ist Martin auch dabei in dieser Nummer? Da ist Martin auch dabei, ja. Ja, ja, dann seid ihr da zu viert. Ja. Hm. Wo habt ihr das aufgenommen? Das haben wir im alten Studio aufgenommen noch. Okay. Kreuzberg, ja. Ein Übergang zu dieser, das passiert ist gerade eigentlich auch schon, zu einer Aufnahme, die wir im Winter gemacht haben. Es war, glaube ich, im Rathaus. Ich hatte Husten, es war so Schimmel irgendwie. Nee, nicht Schimmel, aber so Husten, Allergie. Ich hatte irgendwie meine Allergie, glaube ich, am Start. Das war ein bisschen blöd. Wir haben halt voll schön gejammt da. Jetzt kommt diese Nummer, ich hatte Husten irgendwie. Du hast Simone, du hast Akkordeon gespielt. Wie hast du das gespielt? Na, sehr liebevoll auf jeden Fall. Am Bass ist auch Thales und Claudius ist ein bisschen am Synthesizer zu hören auch. Ich habe Bass gespielt. Thank you. Das ist Teil von einer ziemlich langen Session. Vor ein paar Jahren, wie sie immer wieder also stattgefunden haben, an denen ich manchmal teilgenommen habe. Ein anderes Jahr war der nächste Herzbesuch. Gab es im Anschluss auch eine Session, haben wir leider keine Aufnahme davon, aber dafür einen Track von Ben von Bildenhaus. Thank you. Gen Accidental. Genau. Tunet euch www.wokule.de. Da könnt ihr alles erfahren. Ja. Worldwide. Wokule.de. Ich spiele mal einen Track von den Swarms. Da hängt ein Poster in der Küche. Ein Wiesental. Ist ein Track, den haben wir in Frankreich mal aufgenommen. Und wie heißt der? Discover. We'll be right back. stay up till dawn. It's the stars that keep us awake, and we can sleep when we're dead. Immer noch bei Radio Talflug auf Kaschmir Radio über UKW in Berlin auf 88,4 und in Potsdam auf 90,7. Falls ihr euch fragt, was diese Internetseite zu bedeuten hat, die immer mal wieder durchgegeben wird, www.vokule.de. Es geht darum, euch irgendwie zu vermitteln, wie schön und schützenswert der Ort ist, der quasi kurz davor ist, unter den Hammer zu kommen. Geht auf die Internetseite, informiert euch, um was es geht und wie ihr helfen könnt, diesen Freiraum zu erhalten.